drauf. Kein Bock auf leise, ich hab voll Bock auf laut. Kein Bock auf leise, ich bin viel zu drauf. Kein Bock auf leise.